Dieses Volksstück spielt auf dem Münchner Oktoberfest, und zwar im Jahre 1929. Zeppelin! Bravo, Eckener! Hey. Bravo! Hey. Majestätisch! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Majestätisch! Wie weit es wir Menschen schon gebracht haben. Jetzt ist er gleich verschwunden, der Zeppelin. Am Horizont. Ich kann ihn kaum mehr sehen. Ich sehe ihn noch ganz scharf. Jetzt sehe ich nichts mehr. Du Kasimir. Ja, Caroline? Jetzt werden wir bald alle fliegen. Also lass mich doch aus. Der Zeppelin, der fliegt jetzt nach Oberammergau und dann kommt er wieder zurück und wird einige Schleifen über uns beschreiben. Das ist mir wurscht. Fliegen droben 20 Wirtschaftskapitäne und da unten verhungern dabei einige Millionen. Scheiß dir was auf den Zeppelin. Kenn diesen Schwindel. Habe ich damit auseinandergesetzt. Der Zeppelin, verstehst du mich? Ist ein Luftschiff. Und wenn einer von uns dieses Luftschiff sieht, dann hat er so ein Gefühl, als täte er auch mitfliegen. Da haben wir bloß die schiefen Absätze und das Maul, das können wir uns an der Tischecke hinhauen. Wenn du so traurig bist, dann werde ich auch traurig. Bin kein trauriger Mensch. Doch, du bist ein Pessimist. Ein jeder intelligente Mensch ist ein Pessimist. Du kannst natürlich leicht lachen. Ich hab dir doch gleich gesagt, dass ich heute unter gar keinen Umständen auf dein Oktoberfest gehe. Gestern abgebaut, morgen stempeln, aber heute sich amüsieren. Vielleicht sogar noch mit lachendem Gesicht. Ich habe ja gar nicht gelacht. Aber natürlich hast du gelacht. Du darfst das ja auch. Du verdienst ja noch was und lebst bei deinen Eltern, die wo pensionsberechtigt sind. Aber ich? Ich habe keine Eltern mehr. Und ich stehe allein in der Welt. Ganz und gar allein. Vielleicht sind wir zu schwer füreinander. Wie meinst du das jetzt? Weil du halt ein Pessimist bist und ich neige auch zur Melancholie. Schau zum Beispiel zuvor mit dem Zeppelin. Geh halt doch dein Maul mit dem Zeppelin. Du sollst mich nicht immer so anschreien. Das habe ich nicht verdient um dich. Also komm mich gern. Ein Eis bitte. Himbeer oder Schokolade? Himbeer bitte. Bitte schön. Was schauen Sie mir denn so blöd an? Ich? Pardon. Ich habe an etwas ganz anderes gedacht. Drum? Ich habe gerade an den Zeppelin gedacht. Der Zeppelin, der fliegt jetzt nach Oberammergau und dann wird er einige Schleifen über uns beschreiben. Waren das Fräulein schon einmal in Oberammergau? Schon dreimal. Respekt. Aber die Oberammergauer sind auch keine Heiligen. Die Menschen sind halt überall schlechte Menschen. Das darf man nicht sagen, Fräulein. Die Menschen sind weder gut noch böse. Allerdings werden sie durch unser heutiges wirtschaftliches System gezwungen, egoistischer zu sein, als sie es eigentlich wären, da sie doch schließlich vegetieren müssen. Verstehen Sie mich? Nein. Also wir möchten gleich verstehen. Also nehmen wir an, Sie lieben einen Mann. Und nehmen wir weiter an, dieser Mann wird nun arbeitslos. Dann lässt die Liebe nach, und zwar automatisch. Also das glaube ich nicht. Bestimmt. Oh nein, wenn es dem Mann nicht schlecht geht, dann hängt das wertvolle Weib nur noch intensiver an ihm. Könnte man schon vorstellen. Ich nicht. Können Sie Handlesen? Nein. Was sind denn der Herr eigentlich vom Beruf? Warten Sie doch einmal. Feinmechaniker. Nein. Zuschneider. Also das hätte man jetzt nicht gedacht. Und warum denn nicht? Weil ich die Zuschneider nicht mag. Alle Zuschneider bilden sich gleich so viel ein. Bei mir ist das eine Ausnahme. Ich habe mich einmal mit dem Schicksalsproblem beschäftigt. Essen Sie auch gern Eis? Meine einzige Leidenschaft. wie man so zu sagen pflegt. Die einzige? Ja. Schade. Wieso? Ich meine, da fällt Ihnen dann doch was. Wer ist denn das, mit dem du sprichst? Ein Bekannter von mir. Seit wann denn? Schon seit lang. Wir haben uns gerade ausnahmsweise getroffen. Glaubst mir denn das nicht? Warum soll ich dir das nicht glauben? Was willst du? Wie hast du das zuvor gemeint, dass wir zwei zu schwer füreinander sind? Soll das eventuell heißen, dass wir zwei eventuell nicht zueinander passen? Eventuell. Also das soll dann eventuell heißen, dass wir uns eventuell trennen sollen? Und dass du mit solchen Gedanken spielst? So frag mich doch jetzt nicht. Na, warum nicht, wenn man fragen darf? Weil ich jetzt verärgert bin. Und in einer solchen Stimmung kann ich dir doch nichts Gescheites sagen, nicht? So. Also, das wird dann schon so sein. So und nicht anders. Da gibt es keine Ausnahmen. Lächerlich. Was redest du denn da? Na, es ist schon so. Wie? Oder ist das vielleicht nicht eigenartig, dass dir gerade an jenem Tag auffällt, dass wir zwei eventuell nicht zueinander passen? An jenem Tag, an welchem ich abgebaut worden bin? Ich verstehe dich nicht, Kasimir. Na, denk nur nach. Denk nur nach, Fräulein. Ach, du undankbarer Mensch, habe ich nicht immer zu dir gehalten. Weißt es denn nicht, was das für Schwierigkeiten gegeben hat mit meinen Eltern, weil ich keinen Beamten genommen habe und nicht von dir gelassen habe und immer deine Partei ergriffen habe? Reg dich nur ab, Fräulein. Überleg es dir lieber, was du mir angetan hast. Und was tust du mir an? Ich konstatiere eine Wahrheit. So. Und jetzt lasse ich dich stehen. Wer war denn dieser Herr? Mein Bräutigam. Sie haben einen Bräutigam? Er hat mich gerade sehr gekränkt. Nämlich gestern ist er abgebaut worden und da hat er jetzt behauptet, ich würde mich von ihm trennen wollen, weil er abgebaut worden ist. Ja, ja. Das alte Lied. Ja, jetzt reden wir von was anderem. Er steht dort drüben und beobachtet uns. Ich möchte jetzt einmal mit der Achterbahn fahren. Das ist ein teurer Spaß. Aber jetzt bin ich doch auf dem Oktoberfest und ich hab mir's vorgenommen. Gehen's, fahren's halt mit. Ja, aber nur einmal. Also das steht bei Ihnen.